Am 21. November veröffentlichte das Außenministerium der DIVJK ein Memorandum, in dem die verbrecherischen Taten der USA enthüllt wurden, die nach der großen nationalen Staatstrauer in der DIVJK durch die unaufhörlichen größten Feindseligkeiten die Koreaner zur Verstärkung ihrer Atomstreitkräfte veranlassten. Im Memorandum wurde hervorgehoben, seit dem Jahr 2012, unmittelbar nach der großen nationalen Staatstrauer in der DIVJK, verfolgten die USA ganz offen das Ziel dazu, Korea politisch zu erdrosseln und sein Staatssystem um jeden Preis umzustürzen. In den vergangenen 5 Jahren offenbarten die USA die Absicht dazu, der DIVJK militärische Präventivschläge zu versetzen und vergrößerten die militärische Drohung gegen sie beachtlich. Die harten Sanktionen der USA in den vergangenen 5 Jahren, die die Erdrosselung der DIVJK zum Ziel hatten, waren beispiellos in der Geschichte. Als Selbstschutzmaßnahme dazu, vor der ständigen Bedrohung durch die Atomwaffen der USA den Staat und das System zu schützen, entschied sich die DIVJK für nukleare Aufrüstung, hält am strategischen Kurs auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und Atomstreitkräfte fest und verstärkt ihre Atomstreitkräfte qualitativ und quantitativ. Die USA sollen die neue strategische Stellung der DIVJK richtig verstehen und den Willen dazu, auf ihre anachronistische Anti-Korea-Politik zu verzichten und mit der Drohung der DIVJK durch Atomwaffen aufzuhören, durch Handlung zeigen. Das ist der Ausgangspunkt für die Lösung aller Fragen.